Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Ja, moin moin! Moin Nathan! Ja, hi Erik. Erik, herzlich willkommen auf Agora Hamburg. Öffentliche Diskussion zu einem Thema, was man selber wählt. Ja. Was ist unser Thema? Ich wollte ein bisschen über Europa reden. Europa? Ja. Passender Zeitpunkt dafür, würde ich sagen. Ja, gerne. Ist schon ein ziemlich großes Thema. Ja. Ein bisschen konkreter, was interessiert dich daran? Also genau, ich finde es gerade faszinierend, wie wir als Europa versuchen, irgendwie ein zusammenhängendes politisches Konstrukt zu bilden. Aber wir natürlich immer noch unsere einzelnen Nationalstaaten haben, die um ihre eigene Souveränität ringen. Und wenn man weiter reinsucht auf die Ebene der einzelnen Menschen, die in diesen Ländern leben, ist es auch immer dieses, will ich Europäer sein, will ich eher Angehöriger meines Nationalstaats sein? Und ich frage mich so ein bisschen, wie wir das schaffen, da ein größeres Gemeinsamkeitsgefühl herzustellen, wie sozusagen die In-Group der meisten Menschen auf ganz Europa ausweiten können und nicht auf die einzelnen Nationalstaaten. Also ich persönlich sehe mich als Mensch als erstes, als zweites als Europäer und erst als drittes als Deutscher, sozusagen. Ja, okay, verstehe. Ich mache mir sehr viel Gedanken darum, wie man die Menschen erreichen kann, dass sie in größerem Stil denken. Ja, interessante Frage. Also du hast also eine klare Präferenz. Du willst, dass sich die Leute als, also eigentlich als Menschen, aber wenn ich richtig verstanden habe, ist das Thema jetzt erstmal als Europäer identifiziert. Das ist dein Anfang, Europa irgendwie vernünftig zustande kriege und danach können wir uns gerne auf den Rest der Menschheit kümmern. Meinetwegen auch gleichzeitig, aber jetzt geht es mal gerade um Europa und Europa. Ja, da gibt es auch politisch dann schon konkretere Ansätze, sag ich mal. Genau. Menschheit ist dann nochmal ein weiterer Ansatz. Ja, verstehe. Ja, das heißt, die Vorstellung ist, wie schafft man das? Wir überspringen einfach mal. Ja, wobei, warum ist das besser? Warum hältst du es für besser, wenn sich Leute als Europäer sehen würden im Vergleich zu, wenn sie Deutsche wären? Also, Problem, was wir heutzutage halt haben, ist die große wirtschaftliche und politische Macht der großen Atommächte und der Mächte mit den großen Bevölkerungszahlen. Also ich rede jetzt von China, ich rede von Indien, Russland ist nur noch wegen seines atomaren Arsenals und wegen seiner Fläche dabei und die USA. So. Und das sind alles irgendwie Instanzen, die wir mal als Partner bezeichnet haben, die aber ist mehr oder weniger unzuverlässig nur waren oder noch unzuverlässig sind. Also wenn da jetzt ein Trump an die Macht kommt und wenn jetzt in Indien die Wahl irgendwie noch ein bisschen anders ausgefallen wäre und der Modi da jetzt hätte durchregieren können, dann würden wir als Europa so ein bisschen alleine dastehen, ohne einen zuverlässigen Partner. Und dann stehen wir da als Nation mit alle nur so ein paar zig, mit Glück Milliarden Menschen, Bevölkerung und irgendwie unserem Alterungsproblem, unserem aufgesplitteten militärischen Mächten. Also ne, das ist alles irgendwie sehr ineffizient und wir rangeln dann irgendwie um Begrifflichkeiten und um jedes bisschen Souveränität untereinander. Da gehen wir dann in einer anderen Welt unter und können unsere Interessen und unseren, es geht gar nicht mal um Interessen, aber es geht um unseren Erhalt eigentlich. Ja, es geht um den Erhalt unserer Werte. Die Menschenrechte, die bei uns höher gehalten werden als in anderen Gegenden der Erde, das können wir dann alles nicht mehr aufrechterhalten. Also ich glaube, Macron hat es so bezeichnet, Europa kann sterben. So, und das müssen wir uns bewusst sein. Und wenn wir nicht irgendwie langsam alle zusammenarbeiten, dann werden wir nicht mehr so weiter existieren, wie wir es können im Moment. Okay, das ist also im Prinzip sogar eine geopolitische Motivation im Sinne von, wir sind alleine sind die Deutschen, die europäischen Staaten keine Großmacht sozusagen oder haben keine solide geopolitische Position im internationalen Vergleich und zusammen könnten wir das sein. Genau, zusammen könnten wir das sein und das, also wenn wir mal beim Geopolitischen bleiben, wir können auch zusammen erst anderen helfen besser. Ja? Wenn wir, wenn wir wollen, dass es anderswo auf der Welt den Menschen besser geht und dann können wir das besser erreichen, wenn wir zusammenarbeiten. So, wenn wir in Afrika vernünftig aushelfen wollen, wenn wir im Mittleren Osten vernünftig aushalten wollen. Das geht besser, wenn wir an einem Strang ziehen und uns zusammen einsetzen für das, was wir, dann können wir auch mitmachen. Ja, jetzt ist ja so die Frage, ich stelle mir die Frage, ja, was können wir eigentlich erreichen im Iran, ja, oder in Nord- oder Mittel- oder Südafrika? Ja, China pumpt da einen Haufen Geld rein, so, die machen dann mit den autoritären Regime irgendwelche Deals so. Und wir als armes Deutschland, das gerade viele eigene Probleme hat, wir sitzen daneben und können es nur passieren lassen. So. Als Europäische Union, wenn wir mehr zusammenarbeiten würden, dann könnten wir da unsere Gegenprogramme setzen. Dann könnten wir selbst gute Deals mit entsprechendem finanziellen Umfang und mit diesen Regimen oder mit den Bürgerrechtsbewegungen in diesen Ländern besser könnten wir machen. Wir hätten viel mehr Handlungsspielraum, uns einzusetzen für das, was wir denken, was richtig ist. Okay, ja. Also, kann ich nachvollziehen. Mein Eindruck ist allerdings, dass so generell das Bedürfnis in der Welt großartig zu agieren und auszuhelfen, gerade selbst so einen Dip im europäischen Raum erlitten hat. Teilst du das auch? Also, dass die Leute, also nicht teilst du das im Sinne von bist du auch der Meinung, sondern hast du auch den Eindruck, dass dieser Abschuss vorhanden ist? Das viel mehr mit uns. Natürlich liegt es auch an Russland, das uns in die Hand gegriffen hat und dann die ganzen extremistischen, populistischen Parteien bei uns so und unsere eigenen gesellschaftlichen Probleme. Wir haben da sehr viel. Ja. Das müssen wir auch irgendwie alles in den Griff kriegen. Das Problem ist bloß, wenn wir uns zu lange darauf konzentrieren und uns nicht irgendwie zusammenraufen können als Europa, dann gibt es am Ende kein Afrika mehr, mit dem wir uns alliieren können, weil die dann alle nach Chinas Pfeife tanzen schon und dann haben wir da keinen Spielraum mehr. Und dann, dann war es das mit Europa, dann war es das mit der Aufklärung. Dann ist das ganze Blut, was den Boden in Europa tränkt, weil wir es geschafft haben, uns gegen die autoritären Regime, gegen die Monarchien und so weiter aufzubegehren, weil wir es geschafft haben, eine liberale Demokratie entwickelt zu haben. Das war's dann. Irgendwann war's das, wenn wir es nicht schaffen, uns zusammenzuhauen. Und das ist traurig für jedes Tropfen Blut, was in diesem Boden auch größtenteils aufgrund von Konflikten und Kriegen zwischen europäischen Ländern wiederum. Ja, also Hitler, ganz deutlich, gutes Beispiel. Ja. Aber auch die Revolution, die wir hatten in Europa gegen den Feudalismus und so weiter und so fort. Natürlich, im modernen Feudalismus wird es vielleicht nicht geben. Aber wenn wir es nicht schaffen, an einem Strang zu ziehen, dann fürchte ich darum, dass wir auch wieder Systeme wählen, vielleicht sogar, die dann vieles von dem, was wir hier erreicht haben, wieder rückgängig machen. Die AfD. Okay, das heißt, wir haben sozusagen eine Bedrohung von außen, eher so die Bedrohung im internationalen Vergleich so ein bisschen verloren zu gehen oder sogar komplett auf Strecke zu bleiben. Und wir haben eine Bedrohung von innen in Form von einem Zerfall der Werte vielleicht oder einem schwindenden Commitment zu demokratischen europäischen Werten. Das Commitment zur Demokratie und zu der liberalen Gesellschaftsordnung, die wir haben, wird ja verschwinden, wenn wir es nicht schaffen, irgendwie unseren Wohlstand zumindest so weit zu sichern oder irgendwie zumindest unser liberales demokratisches Mindset zu sichern. Und das wird schwer, wenn wir einfach finanziell, wirtschaftlich abgehängt werden, so weit, dass wir hier, wir haben ja keine Rohstoffe, auf die wir uns nicht verlassen können. So, und wenn China und Russland und Indien und die USA, wenn die alle nicht mehr unsere Freunde sind, dann wird es für uns verdammt schwer, hier aus einer Armutsspirale rauszukommen. Also uns da alleine rauszunehmen. Ja, das klingt. Und dann werden populistische, rechtsextreme Parteien gewählt werden. Dann werden die Leute sich an Institutionen wenden, die ihnen irgendwie scheinbar eine Lösung anbieten, ihr Leid zu verringern oder vielleicht doch nicht so abgehängt zu werden, wie man es erstmal denkt. Und das sind dann aber Institutionen oder Gruppierungen, die alles andere wollen als eine freiheitliche Gerade. Das klingt alles so, als wäre deine ursprüngliche Frage auf jeden Fall sehr berechtigt. Denn für mich klingt das so ein bisschen, als wären wir in einem Teufelskreis. Weil du sagst einerseits, wir müssen uns zusammenraufen, um unsere demokratischen Werte nicht zu verlieren. Andererseits müssen wir ja uns irgendwie als demokratisch identifizieren, auch sozusagen über Europa gesehen, damit wir uns zusammenraufen. Ja. Also es wirkt so ein bisschen so, als hätten wir da wirklich zwei Dinge, die eigentlich zusammenkommen müssten, die aber beide im Moment in der Tendenz ja zumindest in nicht wünschenswerte Richtung laufen. Genau, aber also im Moment haben wir das. Das heißt, im Moment haben wir in Europa die demokratischen Systeme. So. Ja. Und wir haben gerade noch die Möglichkeit, uns mal vernünftig zusammenzureißen, eine vernünftige Außenpolitik zusammen irgendwie zu bilden, uns vernünftig aufzustellen gegen all diese anderen großen Player, gegen die wir rein wirtschaftlich alleine untergehen würden. Und wer weiß, wie lange wir das noch haben. So, und da stelle ich mir halt die Frage, wie erreichen wir die Menschen, dass sie entsprechend wählen, dass das passiert. So, ne? Also wir haben ganz viele proeuropäische Parteien. So, wir haben in allen Ländern Parteien, die irgendwie ein stärkeres Europa wollen, die mehr Zusammenarbeit wollen. Natürlich würden die jetzt alle sagen, ja, wir wollen auch mehr Zusammenarbeit. Die AfD sagt es bestimmt auch, ja. Aber was sie am Ende will. Europäisch gesehen sagen sie das, glaube ich, nicht. Ja, aber ich glaube, das wahrscheinlich alibimäßig irgendwie hinschreiben. So, ne? Ja, wir natürlich wollen wir zusammenarbeiten, aber was die halt meinen, ist nicht das, was ich meine. Ja, also zumindest relativ zum derzeitigen Stand wollen sie ja definitiv weniger Zusammenarbeit, also zumindest weniger politisches Commitment auf. Natürlich. Okay. Sie würden sich bloß wahrscheinlich irgendwelche Formulierungen aus dem Rippen schneiden, damit sie nicht schlecht dastehen, wenn man sie darauf anspricht. Aber ja, okay. Es ist ganz klar, dass sie kein starkes Europa wollen. Wir werden ja auch von Russland und China finanziert, weil Russland und China wollen kein starkes Europa. Und das kann man sehr gut an den Parteispenden, kann man das wahrscheinlich auch international in Europa, kann man sich anschauen, welche Partei ist wie eng mit Russland und China. Und dann wird man auch sehr gut ablesen können, welche Partei, ja, also die Parteien unter denen, die Destabilisierung gegen Europa sind oder die gegen ein starkes Europa sind. Das wird ziemlich deckungsgleich sein. Ich habe es nicht selbst nachgeguckt, aber ich würde mir nachher für zwei erleben. Ja, ist auf jeden Fall jetzt nicht unplausibel. Ja, okay, aber ja, okay, wenn die Frage ist, wie bringt man Leute dazu, ist ja eine sinnvolle Frage. Woher kommt die Gegenbewegung, die wir im Moment beobachten? Sozusagen. Also woher kommt, ich meine, vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so? Ja, komplett. War jetzt so, also ich glaube, ich habe gefühlt das erste Mal russische Bots in sozialen Medien gesehen. Vielleicht war es 2014, aber... Ja, ich meine jetzt auch eher so innerpolitisch, also außer du gehst davon aus, dass der ganze Zerfall... Nein, natürlich nicht der ganze. Ja, oder maßgeblich durch russischen Einfluss entstanden ist. Ach, da traue ich mir nicht zu, irgendwie Aussagen zu treffen, die da endgültig wären. Ich glaube schon, dass die Russen sehr lange viel zu freies Spiel hatten. Ich glaube generell, dass wir mit unseren sozialen Medien viel zu, naja, lax umgehen. Jedenfalls, dass zu lange nicht wirklich hingeguckt wurde von oben, was da passiert. So. Und ich glaube auch, dass wir in Deutschland spezifisch inhärent ein Problem damit haben, gewisse Diskussionen zu führen. Ich glaube, dass das auch Menschen dann in diese rechte Ecke und vor allem in dieses Misstrauen gegenüber den öffentlich-rechtlichen Medien und der etablierten Parteien gedrängt hat. So. Also ich erinnere an 2015, Flüchtlingskrise, wir erinnern uns, es gab zigtausende, die pro Tag über die Grenze kamen. Und ich selbst war einer derjenigen, der gesagt hat, ja, schön und gut, aber wir müssen wirklich aufpassen. Wir haben schon große Probleme in unserem, haben wir schon. Wir haben auch viele Menschen aus islamischen Kulturkreisen, die sich nicht vernünftig integriert haben, was auch unser Problem und unsere Schuld ist. Aber wenn wir nicht genau darauf achten, wie wir den Menschen vernünftig integrieren können, wie wir unsere Werte vermitteln können, das haben wir jetzt schon nicht geschafft. Und jetzt kommen pro Tag 10.000, kam es teilweise. Und da war ich dann einfach ein wirklich wortwörtlich besorgter Bürger, aber der besorgte Bürger wurde damals als Rechts- und Nazi verschrieben. So, ne? Vielleicht, ich weiß nicht, was du so für ein Klientel hast, vielleicht ist jetzt auch jemand unter den Zuschauern, der mir jetzt dieses Gedankengut unterstellt. So, aber damals war der Backlash gegen solche Stimmen, die wirklich ganz rational auf Probleme aufmerksam machen wollten, so hart, dass die ja, sich dann auch nicht mehr getraut haben, mit bestimmten Menschen zu sprechen. Und diese Leute zum Teil sind nach rechts abgedriftet. So, ich persönlich nicht, aber ich kenne Leute von damals, mit denen ich damals einer Meinung war, mit denen ich heute überhaupt nicht einer Meinung bin, weil die total nach rechts abgedriftet sind. Und das hat damals angefangen, weil die genau wie ich mundtot gemacht wurden, sobald sie Probleme ansprechen wollen. Und da ist die Flüchtlingskrise bestimmt nicht der einzige Themenkomplex, in dem das passiert ist. Das ist ein zentraler Punkt, Diskussionskultur? Oder eine zentrale Ursache unter Umständen. Ja, was ja auch irgendwie paradox ist, weil das ja eigentlich genau das sein sollte, was eine demokratische Gesellschaft ausmacht. Ja, natürlich. Ja, ja, also ich, das ist in gewisser Weise ist es genau das gleiche Problem, was ich am Anfang als Hauptthema hier gewählt habe. Ja? Wie schaffen wir es, als Gesellschaft vernünftig unsere Idee so zu vermitteln, dass die Leute da mitziehen. So. Und das geht über Diskussionskultur, das geht über gute Argumente. Es geht aber nicht, sobald man ein Argument, das anders ist als das eigene, nicht mehr hören möchte oder sich allein schon weigert, es vernünftig zu durchdenken und zu gucken, na, ist da vielleicht noch was dran. Okay, das heißt, wir haben bis jetzt als mögliche Faktoren, die reingespielt haben, Diskussionskultur und Manipulation auf sozialen Medien. Also externe Manipulation oder halt nicht ausreichende Kontrolle, was eigentlich auf den sozialen Medien passiert, ja, als sie aufgekommen sind. Ja. Ich glaube, der dritte Punkt hat wahrscheinlich mit den beiden anderen sowieso zu tun. Wir sind auch wieder soziale Medien, aber einfach nur die Tendenz zu, ich sag mal, kürzerer, oberflächlicherer, aber dafür wesentlich ausgedehnterer, ja, Informationskonsum. So, also ich glaube, das hängt natürlich unmittelbar mit Diskussionskultur zusammen, weil um differenzierte Diskussionen zu führen, musst du ein bisschen Zeit dir dafür nehmen und der Platz muss da sein und der Wille muss da sein, auch mal, keine Ahnung, so viel Text zu lesen oder halt längeres Video zu schauen oder wo, auf welche Art auch immer man sich auseinandersetzt. Das heißt, ich glaube, diese Tendenz, also ist eine andere Art, wie die sozialen Medien, glaube ich, auf jeden Fall dazu beigetragen haben können. Dadurch auch, was eine weitere Konsequenz davon ist, ist halt auch die Festigung von Meinungen, weil halt, also einerseits der Algorithmus spielt ja Dinge zu, die dir gefallen oder halt Dinge zu, an denen du interessiert bist und das sind dann halt kurze Beiträge, entweder die mit dir übereinstimmen oder nicht. Ein kurzer Eintrag, der mit dir übereinstimmt, führt einfach nur dazu, dass du denkst, ja, offensichtlich habe ich recht hier. Genau. Und ein kurzer Beitrag, der nicht deiner Meinung ist, wird es niemals schaffen, dich zu überzeugen. Weil im Zweifel erreicht er mich dann auch weniger, ja, weil ich den irgendwie nicht like und der Algorithmus merkt, so, das kommt bei dem nicht rum. Ja, bist du mal, ich glaube, Hatewatch ist halt auch eine echte Sache. So. Ja. Ja, doch. Also das habe ich persönlich, mir platzt dann immer die Hutschnur. Also ich werde aber immer noch regelmäßig mit Sachen konfrontiert, bei denen mir die Hutschnur platzt. Das heißt, so gut filtert der Algorithmus vielleicht doch nicht. Also, ich hätte gedacht, irgendwie in irgendeiner Form Watchtime oder du Dislikes oder sonst, also irgendwie muss man, glaube ich, interagieren. Aber hey, ne? Ja. Aber es ist zumindest mein Eindruck, dass sich Leute auch durchaus gerne aufregen. Oder du wirst halt, der letzte schöne Punkt ist, du wirst mit kurzen Beiträgen, die nicht deiner Meinung sind, konfrontiert, aber nur über Leute, die deiner Meinung sind. Das heißt, du siehst dann 5 Sekunden Abschnitt von jemandem, der nicht deiner Meinung ist, aber es ist dir präsentiert worden von jemandem, der deiner Meinung ist und natürlich rausgeschnitten worden und entsprechend. Ja, genau. Und das alles führt halt, also, und sowieso, also der Algorithmus an sich führt halt zu Echo Chambern, kennt man ja alles, Blasenbildung und so weiter. Also ich glaube, das ist halt ein dritter entscheidender Teil, der halt viel Überlappung mit den anderen beiden hat unter Umständen, aber auch noch mit reinspielt. Und ich glaube, ein vierter Punkt, den ich auch noch hinzufügen würde, mal gucken, was du davon hältst, wäre wahrscheinlich einfach echte innerpolitische Verfehlungen oder soziale Probleme oder sonst was bei den Leuten. Also einfach nur, wer sich weniger sicher fühlt, hat nicht das Gefühl, wie du am Anfang motiviert hast, in die Welt zu gehen und den Leuten zu helfen, weil wenn man selber um die eigene Existenz fürchtet, also auf individueller Ebene, nicht auf der Ebene von Staaten oder so, dann hat man wahrscheinlich wenig Kapazitäten und wenig Willen frei, sich in dieser Art nach außen zu wenden. Natürlich, ja klar. Ja. Also ich finde es richtig gut. Lass uns noch mal kurz, also ich muss vielleicht auch meine eigene Tour machen. Also wir haben jetzt die Manipulation von außen, wir haben Diskussionskultur, dann hast du jetzt die sozialen Medien reingebracht, das, was ich richtig gut finde. Die sind sowieso so ein riesengroßes Thema, mit was viele coole Sachen hat, aber auch viele Probleme noch in anderen Bereichen. Das ist halt eine extrem große Veränderung unseres Lebens. Total, auf so von den Sichten. Und jetzt die Probleme, die wir so im Alltag haben. Und das finde ich ist ein richtig guter Punkt, wahrscheinlich auch europäisch angebracht, aber das ist so dieser Perspektivverlust. Ja? Also ich bin 94 geboren so, und die ersten 10, 15, vielleicht 20 Jahre meines Lebens war irgendwie alles gut so, und die Welt hat immer mehr zusammenarbeitet. Ja, die Mauer war gerade gefallen, kurz bevor ich geboren wurde, und irgendwie war alles tutti-frutti. und dann hat man irgendwann gemerkt, ja, Pustekuchen, so tutti-frutti ist gar nicht. Ja? Also erstmal Klimawandel, dann Finanzkrise, Flüchtlingskrise, jetzt Kriege, und irgendwie die Welt geht seit der 10er Jahre, sagt man die 10er für 0 bis 10 oder sagt man die 10er für 11 bis 10? Naja, seit, sehr gute Frage. Seit 10, 15, was sagst du, die Nuller, oder? Ich glaube, man sagt die Nuller für... Ja. Also seit 10, 20 Jahren, 10, 15 Jahren geht alles den Bach runter. So ganz, ganz spürbar, nicht zumindest. Hm. Und natürlich mag das dem Individuum irgendwie anders gehen, aber... es ist schon erstmal so, dass die Weltlage schlechter wird. Und das kann man auch in der individuellen wirtschaftlichen Lage sehen. Ja? Also die Generation meiner Eltern hatte zwar mehr Probleme, einen Job zu finden, weil sie einfach die Boomer waren und alle irgendwie Jobs wollten und es nicht genug Stellen gab. So. Aber sie hatte kein Problem, sich ein Eigenheim zu leisten. Natürlich ist das auch wieder nur, ne? Es gab immer Leute. Und es gab auch schon immer fucking teure Wohnungen in Hamburg. Klar. Auch damals schon so. Ja. Aber die wirtschaftliche Position und der Ausblick eines Uni-Abgängers jetzt oder eines Schulabgängers jetzt ist bei weitem nicht so rosig wie für einen Schul- oder Uni-Abgänger vor 50 Jahren. So. Und ich möchte das Wort Rente damit reinbringen und ich möchte das Wort Pflege damit reinbringen. Wohnraum habe ich gerade schon angesprochen. So. Und das betrifft jetzt vielleicht, ne, das sind jetzt vielleicht Sachen, die eher so meine Generation betreffen. Und da wird man jetzt ja nicht sagen, dass die anfällig geworden, also anfällig sind, irgendwie rechte, rechtspopulistische Parteien zu wählen oder so. Natürlich gibt es auch bei uns viele und irgendwie die U18-Wahlen, die machen mir auch schon Sorgen. Aber diese Probleme, das Wirtschaftswunder, das Versprechen, du kannst aus deinem Leben alles machen, was du willst, das erfüllt sich nicht mehr. Und das merken bestimmt auch die älteren Generationen. Und da redet man dann vielleicht auch, sollte man vielleicht auch nochmal spezifischer über den Osten sprechen, dem echt Unrecht zugefügt wurde bei der Rente. So. Also, das wäre tatsächlich. Wirtschaftlich als auch ideologisch wurde da zu viel draufgehauen auf den Osten. Und das merken die Menschen dort bis heute. Und dass die Dörfer kleiner werden, dass der Leerstand, die Arbeitslosigkeit, die Pay Gap, auf jeder Karte, die man von Deutschland sieht, wo irgendwelche Parameter, wie viel kostet was, wer konsumiert wo, wie viel, all diese Karten, wo irgendwie in Farbshades Bundesländer oder Kreise eingezeigt, auf all denen sieht man die Ost-West-Gap bis heute deutlich. Ja. Und mega eindeutig. Das ist der Hauptpunkt, den ich im Kopf hatte, als ich von so seinem Problem tatsächlich rede. Aber ich glaube, alles, was du sonst beschrieben hast, also es sind natürlich alles Probleme, aber ich glaube, sozusagen im Westen sind all diese Probleme, glaube ich, nicht so präsent, dass das der Auslöser ist. Vielleicht schon? Also vielleicht, aber andersrum, im Westen zeichnet sich das ja auch in geringerem Ausmaß ab. Das heißt, vielleicht ist es genau der Auslöser auch im Westen, nur halt die Probleme sind nicht so groß. Ja, klar, selbstverständlich. Ja. Aber nee, genau, also gerade im Osten, also und für mich ist das, also ich weiß, ich habe gerade keine aktuellen Statistiken, wie viel Prozent, also als Beispiel, als Thermometer sozusagen der AfD-Wähler im Osten sind prozentual und wie viele im Westen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber also ich glaube, es ist einfach ein extrem hohes Maß an Frustration und Verlorenheitsgefühl, Abgehängtheit und so weiter, speist sich zu großen Teilen, glaube ich, daraus. Glaubst du, ich überbewerte das, die Relevanz für die Ost-West-Unterscheidung? Oder? Ich bin so ein Wessi, ja. Ich habe in meinem Leben nie im Osten gelebt. Ich habe ein paar Freunde, die aus Ostdeutschland kommen. Ich habe auch Freunde. Da sind auch nein, also ich kann es dir nicht sagen, ob du das überbewertest oder nicht. Es scheint mir sehr plausibel. Und die Zahlen würden deiner Theorie vermutlich recht geben. Ja? Aber wie alle Themen ist das zu komplex, als dass ich mir da anmaßen würde, eine endgültige. Ich spreche da auch nur aus dem Bauchgefühl raus und mehr soll es auch nicht sein als Behauptung. Ja, okay. Sehr schön. Jetzt haben wir ganz viele Gründe, warum das alles im Moment nicht läuft. Und dann können wir jetzt so versuchen, das ein bisschen aufzuarbeiten. Rückwärts? Ost-West, was muss passieren? Also, ich erwarte jetzt nicht, ich habe auch nicht zu jedem Punkt die Weltlösung, ne? Aber. Ja. Was ist eine Meinung dazu? Habe ich eine Meinung dazu? Ost-West, was muss da passieren? Ich glaube, das ist. Ich glaube, das Ost-West-Thema ist von denen, die ich aufgezählt habe, oder die wir zusammen aufgelistet haben. Es ist ja sehr deutschlandspezifisch. So. Ja, auf jeden Fall. Aber also. Als generelles Thema könnte es ja immer heißen, Leute fühlen sich abgehängt, Leute fühlen sich nicht zugehörig zu der Nation, bei der sie eigentlich teil sind. Also ich glaube, bei dem Ost-West-Ding, ich weiß mal nicht, ob man da irgendwie ohne, dass man die anderen Probleme, die wir aufgezählt haben, ohne dass man die angeht, weiß ich nicht, ob man da was tun kann. Aber ich denke, ein erster Schritt wäre sicherlich die Ehrlichkeit der Politik. Und zwar nicht nur, wenn es darum geht, Fehler, die bei der Wiedervereinigung aufgetreten sind, zuzugeben, sondern auch die Ehrlichkeit der Politik heutzutage Ja, ich meine, all die Probleme, die jetzt noch im Osten vorliegen, sind nicht ausschließlich wegen Ungerechtigkeiten bei der Wiedervereinigung. Werden ja auch angesprochen. Und sie werden auch aufgezeigt. Aber ich glaube, die Politiker müssen sich dazu herablassen. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber sie müssen, vielleicht fühlen sie das so, dass das ein Herablassen ist, müssen sich dazu herablassen, zugeben, wenn sie Fehler machen. Und im besten Fall damit aufhören. Aber natürlich, das zugeben, dass man Fehler gemacht hat, wenn man am nächsten Tag den gleichen Fehler normal macht, gesagt, ja, ich habe ja gestern schon entschuldigt, ich mache jetzt heute nochmal, ich mache morgen den gleichen Fehler. Das geht nicht. Aber ich glaube, dass das so ein Ding ist, was gerade in Ostdeutschland, das ist, glaube ich, so ein Trauma, ja, durch das DDR-Regime, ja, die Politiker damals, die Entscheidungen getroffen haben, die sind nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Sie mussten sich nicht entschuldigen. Und die Leute heute glauben ja irgendwie trotzdem wieder, ja, wir haben wieder eine Diktatur in Deutschland. Und ich glaube, um das ein bisschen, dem ein bisschen entgegenzuwirken, diesem Glauben, hilft es, wenn Politiker Fehler eingehen. Ja. Und wenn sie vielleicht auch zugeben, wenn jemand aus einer anderen Partei, mit der man vielleicht sogar verfeindet ist, ideologisch, also damit meine ich jetzt nicht AfD oder Linke oder die beiden, ja, wo die sind manchmal näher dran aneinander, als ich eigentlich bin. Dass jemand aus der SPD jetzt vielleicht auch mal zugeben kann, wenn aus der CDU der Vorschlag kommt, dass man dann vielleicht auch, wenn dieser Vorschlag zur Abstimmung steht, damit dafür stimmt, obwohl man jetzt nicht gerade einen Koalitionsvertrag hat, der ihn dazu zwingt. So, also mehr Pragmatismus, mehr Ehrlichkeit, mehr Fairness gegenüber dem anderen. Auf den März möchte ich doch mal hervorheben, der in letzter Zeit sehr scheuert, rumbasht und irgendwie meiner Meinung nach ziemlich gegenteilig auftritt, zu dem, wie ich es gerne hätte. Ja, wobei mehr politischer Zusammenhalt unter den etablierten Parteien, zumindest für die Leute, die jetzt schon die AfD wählen oder das überlegen, wahrscheinlich eher das Gegenteil bewirken könnte. Ich glaube, das stimmt nicht. Ah, okay. Ich glaube, du kannst ja. Es gibt ja einen Unterschied zwischen, wir haben alle die gleiche Thematik und wenn du etwas vorschlägst, was wir finden, dann gehen wir damit. Ja, da ist ja ein Unterschied. Du kannst trotzdem, vielleicht gelingt es dir sogar besser, wenn du eingestehst, dass die andere Partei bei einigen Themen gute Ideen hat, dann kannst du dir vielleicht selbst rausnehmen, bei den Themen, die dir wirklich wichtig sind, klarere Kante zu zeigen und ein Programm aufzustellen, was wirklich mal anders ist. Mhm. Also, ich glaube, sonst heißt es ja nur, also nehmen wir mal ein Beispiel, ja, du schlägst vor, lass uns neue Windmühlen bauen. So. Mhm. Und ich, also du bist Partei A, ich bin Partei B. Ich sage, nein, finden wir doof, die Windmühlen sollen genau an den Orten stehen, wo ihr sie gerade nicht vorschlägt, deswegen sind wir dagegen. Ja, trotzdem ist meine Partei dann, lass uns Windmühlen bauen, nur an einem anderen Ort. So, ne? Und dann ist da jetzt Partei C, die AfD in dem Fall, guck mal, die wollen beide nur Windmühlen bauen. So. Ja. Ja, und, aber wenn ich jetzt sage, okay, du hast einen Vorschlag gemacht für die Windmühlen, ich hätte sie vielleicht lieber woanders stehen gehabt, aber okay, meinetwegen, dafür will ich aber ein richtig geiles Solarkraftwerk oder irgendwie neuere Forschung für irgendwie saubere und sichere Atomenergie oder so. Also ja. dann kann Partei C nicht mehr sagen, guck mal, die wollen alle nur das Gleiche. Aber weil ich weiß, ich habe dir zugestimmt bei deinem Windmühlenvorschlag, das heißt, ich muss jetzt nicht darum fürchten, dass die Leute, die Windmühlen wollen, mich nicht mehr wählen, weil also ich habe ja, ne, ja, ich bin ja auch für Windmühlen, habe ich ja gezeigt. Ja, ja. Da muss ich nicht darum fürchten, dass ich die alle verliere und kann deswegen auch andere Sachen in den Vordergrund. Ja, okay. Also ich weiß nicht, ob das Wunschdenken ist, dass das so funktioniert, aber ich habe es gehofft. Also ich glaube, ich fände es schön, wenn das so funktionieren würde, aber ich glaube, bei dem konkreten Problem bin ich nicht so richtig überzeugt, ob das helfen würde. Weil ich glaube halt, all diese Arten höherer Kooperation, also ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, jede Form von Kooperation unter den etablierten Parteien verstärkt selbst nur das Bild, was schon gezeichnet wird, sozusagen. Weißt du? Also ich glaube, ich bin auch der Meinung, dass im Moment viel zu sehr sozusagen polarisiert wird oder halt immer, dass das dagegen zelebriert wird, sodass die Opposition immer stärker dagegen ist oder nicht nur die Opposition, innerhalb der Regierung sozusagen Parteien sehr viel Wert darauf legen, ihre persönlichen oder ihre jeweils parteispezifischen Standpunkte durchzuboxen. Ich glaube dass auch, dass es zu viel vorliegt, aber ich glaube, das löst, ich bin mir nicht sicher, ob das Problem im Osten lösen würde. Aber vielleicht verschätze ich mich da auch. Aber ich möchte auch nicht nur... Im Osten ja. Oder halt einfach, also was ich... Im Osten, das ist jetzt auch wieder vereinfacht. Also dieses Bild von Leuten, die sich abgehängt fühlen, dafür zu sorgen, dass sie sich nicht mehr abgehängt fühlen. So soll ich das vielleicht am allgemeinsten... Ja, ich denke, das wird das nicht adressieren. Aber was es vielleicht adressiert, ist dieses Gefühl von, oh, wir leben ja hier wieder in einer Diktatur und die wollen ja alle nur das Gleiche und die sind werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Ja, und was es natürlich auch bewirkt, ist, dass diejenigen, die jetzt sich noch nicht abgehängt fühlen, enger zusammenrücken sozusagen und wir dann stabileren Kern haben, im Idealfall der das hoffentlich dann noch für die Demokratie. Ja, genau. Ja. Aber ich möchte nicht nur destruktiv sein. Deine Meinung dazu interessiert mich. Ich glaube, also ich bin im Prinzip in dem Sinne total hoffnungsvoll, dass ich glaube, dass sich dieses Problem im Prinzip vollständig mit Geld erschlagen lässt. Also Geld ist vereinfacht. Aber was ich glaube, ist... Es gibt einfach, ich glaube, all diese Statistiken, die du genannt hast, von wegen Durchschnittseinkommen und sonst was, was alles, wo man die West-Ost-Grenze klar sieht, ich glaube, das ist einfach der Hauptfaktor. Und wenn man das versiegen lassen würde, würde, glaube ich, natürlich nicht augenblicklich, nicht von einem Tag auf den anderen, aber ich glaube, das würde dafür sorgen, dass all diese Dinge sich auch entspannen, sozusagen. Weil ich einfach glaube, dass es, also wir leben in einem komplexen politischen System, aber ich glaube, die eigentlichen Prinzipien, die eigentlichen Entscheidungen, wer welche Partei wählt, wer was über die Welt denkt, sind unglaublich emotional aufgeladen und weitaus weniger komplex, als das manchmal den Eindruck hat, wenn man hochtrabende politische Diskussionen führt. Ich glaube, die meisten Leute haben einfach, wenn man das Gefühl hat, wenn man sich gestresst fühlt, wenn man sich bedroht fühlt, wenn man all diese Dinge einfach fühlt, dann tendiert man einfach in bestimmte Richtungen. So, also das muss jetzt nicht zwangsläufig AfD sein, meinetwegen auch irgendwie extreme Linke, was auch immer, egal wer. So, also es ist einfach, du tendierst dazu, halt auf eine Gegenreaktion gegen das System einzuleiten, sozusagen, dem du dich unterworfen fühlst. So, weil sobald du nicht mehr in einer Gesellschaft lebst, in der du das Gefühl hast, ich profitiere hiervon, sondern du hast das Gefühl, die Gesellschaft ist mein Gegner, so, ich lebe in einer Stresssituation, ich lebe in einem umkämpften Gebiet. So, ich glaube, das alleine reicht für die Reaktion, die wir sehen. Und ich glaube, das allein aufzuheben, reicht, um die Reaktion aufzuheben. Also, es gibt immer Extremfälle, ne? Meinetwegen Neonazis in fünfter Generation, das denke ich nicht so. Aber ich glaube, was wir gerade sehen, ist ja ein viel breiteres Phänomen. Und ich glaube, deswegen ist es auch in dem Sinne oberflächlicher noch, dass man, glaube ich, also es sind vielleicht nicht exakt, also vielleicht brauchen die Leute, die jetzt gerade hardcore abgedriftet sind, die brauchen wahrscheinlich ein paar Jahre. So, oder die kommen vielleicht gar nicht mehr zurück. Aber zumindest Leute, die dann da neu hinziehen oder neu aufwachsen oder sonst was. Ich glaube, das würde sich dann doch recht schnell relativieren. Einfach durch eine bessere wirtschaftliche Situation. Ja, also das heißt halt nicht Geld hinschmeißen, weil du musst natürlich, da gibt es ja so viele Probleme, ne, die du beseitigen musst, so Infrastruktur, soziale Struktur, ja. Überalterung, da gibt es ja tausend Dinge, die man in Angriff nehmen muss. Aber sozusagen vereinfacht gesagt, würde ich glauben, wenn man all diese Faktoren, die wirtschaftlichen Faktoren einfach in den Griff bekommt, würde das den gesamten Hahn zudrehen und also alles wieder entspannt. Ich ausschließen, dass das so ist. Ja. Ich könnte es mir sogar vorstellen. Ich glaube aber, da bin ich ein bisschen pessimistisch. Ich glaube, ja. Ich würde es für wahrscheinlich halten, dass das vielleicht abschwächt, aufweicht, die Problematik. Aber ich glaube, es reicht noch nicht. So, aber du hast sicherlich recht, dass aus der wirtschaftlichen Situation ganz, ganz, ganz viel kommt. Ja. Also, aber ich glaube, dieses Gefühl, was du gesagt hast, man sieht sich nicht mehr als irgendwie Gewinner der Gesellschaft, sondern als Gegner. Ja. Das kann man ja auch vielleicht anders beschreiben. Man kann auch sagen, ich fühle mich als Teil der Gesellschaft oder ich fühle mich separiert von der Gesellschaft. Ja, auf jeden Fall. Ich kann natürlich sagen, Deutschland geht einfach scheiße mit seinen Pflegern um. Ja, bin ich auch der Meinung. Was ich vielleicht sage, ist, wir gehen scheiße mit unseren Pflegern rum. Ja. Das heißt, das Bewusstsein, dass wir ein Teil der Gesellschaft und ein Teil dieser Demokratie sind, das sollte man vielleicht ein bisschen stärken unter den Menschen. Ja. So, und ich glaube, selbst wenn die wirtschaftliche Lage gut aussieht, glaube ich, dass wir einige Menschen trotzdem nochmal explizit davon überzeugen müssen, dass sie ein Teil der Gesellschaft sind und nicht ein Kunde der Gesellschaft oder ein Feind oder ja. eine Batterie, die von der Gesellschaft ausgezogen wird. Oder so. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Du hast ja die vorsichtige These gewählt. Damit liegst du höchstwahrscheinlich richtig. Das ist meistens so. Aber, ich mach das bewusst. Ne, absolut. Ich bin normalerweise bin ich ein großer Freund von der Berufskrankheit. Aber na, Philosoph. Das, ja, genau. Aber okay, wie auch immer, Wirtschaft, also deswegen, mein Vorschlag, was man ändern kann, glaube ich, ist, deswegen meinte ich schon bei Entschuldigen und Fehler eingestehen, meinte ich schon, das reicht nicht. Ich glaube, wir brauchen einfach groß angelegte Investitionen in den Osten. So, also ich glaube, das brauchen wir, also, und ich glaube, wir brauchen das noch nicht mal, um den Osten zu retten, sondern ich glaube, wir brauchen das, um Deutschland zu retten, sozusagen. Also, wie du meintest, auf europäischer Ebene, der Zusammenhalt geht verloren. So, das, sowas Ähnliches findet gerade in Deutschland statt, glaube ich. Und abgesehen davon rechnet sich das. Wir haben im Moment ein riesiges Gebiet unseres Landes, wo Deutsch, also auch einfach nur, wenn man rein ökonomisch denkt oder so, da könnte so viel passieren. Da könnte so viele Leute, da könnten wir so viel Wert schöpfen als Gesellschaft, nicht rein wirtschaftlich, sondern halt auch einfach so viele Leute, die weniger, glaube ich, ich glaube bedeutend weniger am öffentlichen Leben teilnehmen, Leute, die weniger verschiedene Bildungswege bestreiten, weniger Austausch, glaube ich, mit Restdeutschland sozusagen. Uns geht da so viel verloren in so vielerlei Hinsicht. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist auf jeden Fall bitter notwendig. So, also groß angelegte Investitionen. Ich weiß halt nicht. Ich habe in Parteipolitik jetzt nicht so viel Erfahrung, sondern weiß nicht, wie schwierig es ist oder wie unliebsam es ist, so etwas auf den Weg zu bringen oder durchzusetzen. Wahrscheinlich, vielleicht gibt es einfach keine Anreize dafür, ich weiß es nicht, aber Also, ich glaube, Investitionen könnten natürlich gut sein. Ich stelle mir manchmal die Frage, ja, also da stellt sich natürlich die Geldfrage, ja, die drängt sich auf. Selbstverständlich. Woher soll das Geld kommen? Klar. Wo nimmt man es weg auf der anderen Seite? Ich bin inzwischen ein Gegner der Schuldenbremse. So. Also ich sehe zwar total den Sinn, wenn man sagt, wir wollen keine Schulden aufnehmen, weil das müssen die späteren Generationen zurückzahlen. Aber wenn wir jetzt keine Schulden aufnehmen, dann zahlen die späteren Generationen die Schäden. Ja. Ja, sei es durch die Klimawandelschäden, sei es durch all die Schäden in der Gesellschaft, die aufkommen, all die Sachen, die Infrastruktur. Ja, marodes Bildungssystem, marode Infrastruktur kostet unglaublich viel langfristig. Kostet ja. Der späteren Gesellschaften so. Also, ja. so, ne? Also, ich denke, man sollte die Schuldenbremse aufweichen, wenn nicht aufheben. Und dann sollte man darauf achten, dass es den Menschen wirtschaftlich besser geht, vor allem im Osten. Also das stete Sterben da finde ich sehr traurig. Ich bin der Meinung, da könnte man was gegen tun. Da sollte man was gegen. Langfristig glaube ich, wir kommen aber mit den alten Lösungen von wegen, wir brauchen jetzt einen Investitionsschub oder einen Wachstumsschub. Das sind langfristig, glaube ich, keine Lösung, mit denen zu machen. Im Sinne von das Problem vollständig lösen oder im Sinne von. Ja, im Sinne von das Problem vollständig lösen können, oder? Ja. Nein, ich bin der Meinung, dass wir das Problem. Also, ja. Dass wir irgendwann vor dem Problem stehen werden, dass mehr Wachstum, mehr Investitionen, mehr Geld irgendwo reintun, in unserem bestehenden System nicht funktionieren wird. Weil wir nicht die Leute haben, die entsprechenden Jobs, die dann da irgendwie entstehen sollen durch die Investitionen, besetzt werden können. Ja, okay. Und wenn wir diese Leute haben sollten, dass wir diese Investitionen auch so umsetzen können, dann frage ich mich, soll das überall auf der Welt so sein? Und ne, also ich sehe, dass wir als Deutschland, aber natürlich eigentlich als Globalzivilisation irgendwann mal einen Cut machen müssen, mal sagen müssen, okay, wie können wir das schaffen, ohne dass wir immer mehr Leute werden, ohne dass wir neue Jobs hier und da und ja, ja. Wie können wir das vielleicht sogar mit einer sinkenden Weltbevölkerung schaffen, dass jeder auf dieser Welt ein vernünftiges, menschenwürdiges Leben führen kann? Ja, ja. Okay, also stimme ich dir. Und ich glaube, dieser Zeitpunkt wird kommen, während ich noch auf dieser Erde lebe. Ja, also stimme ich dir, glaube ich, zu. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt nichts in Ostdeutschland investieren soll. Das ist halt sehr makroskopisch gedacht, genau, im sehr großen Marsch und lang. Also, ja. Genau, aber ja. Ich denke, wir sollten heute anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, wie das funktionieren kann. Ja. Und jeder Wirtschaftsweise oder BWL-Student oder so von euch wahrscheinlich wird jetzt denken, so, was hat der für ein Problem, Degrowth, so. Das klappt natürlich nicht, ja, aber ich stelle halt die Frage, wenn wir das nicht irgendwie umsetzen können, dann sieht unser Planet früher oder später sehr tot aus oder so wie Coruscant. Ja, das stelle ich, also finde ich auch generell ein sehr interessantes Thema, aber ich würde es gerne zurück aufs Gleis ziehen sozusagen. Ja, weil das ist definitiv, also ich glaube, wenn es irgendein Gebiet gibt, in dem dieses Investieren noch zutreffend ist als Lösungsansatz, dann ist es der Osten. So, wenn es auf der Welt noch Sinn gibt, irgendwie zu investieren, ist das Ostdeutschland. Ich habe neulich irgendwelche Statistiken gesehen, dass wirklich, also da waren, ich weiß nicht mehr, in irgendwelchen Statistiken war der Osten Deutschlands wirklich international gesehen eines der schwerwiegendsten Problemgebiete. So, also nicht einfach nur in Deutschland oder sonst was, sondern wirklich, also wirklich krass. Na egal, auch zu vage. Okay, Investitionen haben wir grob drüber gesprochen. Ich glaub da doll dran, du glaubst ein bisschen weniger dran, aber auch ziemlich doll. Und es wäre unglaublich schwer, einen Investitionsplan zu entwerfen, der tatsächlich effektiv den Osten aufmüsst. So, lassen wir das mal dahingestellt. Ich wollte noch einen weiteren Vorschlag, und dann können wir auch vom Osten weg, in die Runde geben, und zwar Diskussionskultur einfach nur. Also ich glaube, eine der anderen wichtigsten Sachen, auch einfach nur, um sich wahrgenommen zu fühlen oder um wahrgenommen zu werden auch tatsächlich, ist halt eine gesunde Diskussionskultur und wirklich ein Austausch zwischen Leuten. Einfach nur auch auf alltäglicher Ebene oder auf, also gar nicht auf politischer, ne, sondern einfach nur auf sozialer Ebene, ja. So, dass man wirklich einen Austausch herstellt, dass diese Abwehrhaltung auf beiden Seiten geringer wird und man nicht die Angst hat, mit Leuten zu reden, selbst wenn man davon ausgehen kann, muss oder einfach nur davon ausgeht, dass die Leute grundsätzlich andere politische Ansichten haben oder grundsätzlich andere Ansichten in Bezug auf alles Mögliche haben. Ja. So. Also, dass die Leute dann, selbst wenn sie so denken, dass man trotzdem mit ihnen sprechen kann, man ja. kann urteilen. Genau, es geht überhaupt nicht darum, sozusagen, wir müssen wieder alle einer Meinung werden oder irgendwas in die Richtung. Das ist ja auch nicht wirklich Diskussionskultur, sondern das ist der Vorsatz, der dazu führt, dass man keine Diskussionskultur mehr hat. Nee, genau, aber halt einfach nur dass dieser Impuls aufhört, ich rede nur mit Leuten, die meiner Meinung sind, und mit Leuten, die nicht meiner Meinung sind, kann ich eh nicht reden. So, oder will ich auch gar nicht. Deswegen ist das eine coole Aktion. Ja. Ich meine, erstens, du hättest irgendwie jemand, der scharf rechts ist oder ganz scharf links ist oder so sein können. Ja. Ja, die Leute, die sich hier hinstellen, wissen das nicht. Du weißt ja auch nicht, wie die Leute sich hier hinstellen. Ja, exakt. Also, hattest du schon Leute, die sehr recht oder sehr, ich sag mal, linke, falls man immer noch in diese Kategorien denkt, Also, ich weiß gar nicht, also ernsthaft vertreten von der linken Seite, glaube ich niemanden. Wie richtig erinnern? Doch. Ja, ich hatte einen französischen Studenten, der Diskussion auf Englisch. Da haben wir, glaube ich, war mir nicht ganz sicher. Da ging es jedenfalls um die Großkonzerne und dass sie alle gelenkt sind. Und dass das, ich glaube, das war eine linke Position. Aber wie gesagt, Kategorien sind da teilweise schwer aufzustellen. Und von der rechten Seite bis jetzt haufenweise Leute, die vorbeikommen, aber die sagen halt alle, man darf ja nichts mehr sagen und stellen sich hier dann nicht hin. So. Das ist traurig. Ja, genau. Also das ist bis jetzt halt der Lauf der Dinge. Ja. Wiederum, in den Kommentaren haben Leute keine Probleme, solche Dinge. Deswegen, soziale Medien können gut sein in autokratischen Gebilden, wo man da noch vielleicht eine Firewall mit irgendwie sich organisieren kann und sich austauschen kann. So. Aber sie können auch Empathien schädigend sein. In gewisser Weise, ja, wenn da falsch weitergeht. Nee, aber das finde ich schade, dass die sich nicht trauen. Weil ich meine, es geht ja eigentlich, wenn man sagt, Diskussionskultur wieder irgendwie hinkriegen, geht es ja darum, dass man erstmal dem anderen sehr offen gegenübertritt und erstmal sagt, okay, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch, du hast deine Erfahrung, ich habe meine Erfahrung und jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwie auf einen Nenner kommen. Selbst wenn das sehr unterschiedlich ist und unsere aus den Erfahrungen entstandenen Meinungen das total miteinander clashen. Wenn man diesen Austausch nicht mehr hat, dann ist die Demokratie faktisch tot. Oder ist es bald auf jeden Fall, ja, genau. Ja, also wenn man mal wirklich sagt, im ganzen Land findet das nicht mehr statt, so, dann gibt es auch kein Parlament mehr, in dem die Leute so, also dann ist es faktisch eigentlich. Dann findet es da auch nicht mehr statt. Ja, auf jeden Fall. Das heißt Diskussionskultur. Ne? Und ironischerweise liegt der Staffelstab da eben auch bei den AfD-Anhängern oder bei denen, die sich im Internet davon überzeugt lassen haben oder vielleicht sogar von den Medien 2015, wo dann gebasht wurde, jede andere Meinung, sich davon überzeugt lassen haben, dass man solche Sachen ja nicht mehr sagen darf. Bei genau diesen Menschen liegt auch der Staffelstab, wieder auf andere zu zeigen. Aber ja. Frage, wenn ich sowieso vom Schlimmsten ausgehe, wieso sollte ich dann der Erste sein, der einen Schritt auf den anderen zu macht, wenn ich davon rechne, dass er mir nur mit Baseballschlägern zieht? Ja, ich glaube, Staffelstäbe liegen überall rum. Ich glaube, im Moment haben wir... Also, ich glaube, das Problem... Was einfach, also makroskopisch, also ich glaube, was wir brauchen, also gar nicht, wer muss was tun. Ich glaube, jetzt sind wir in einem Status, wo quasi jeder etwas tun kann und jeder etwas tun muss, damit es funktioniert, so mehr oder weniger. Aber ich glaube, einfach nur grob gesagt, ich glaube, das allererste, was wir brauchen, ist in gewisser Hinsicht Mut und Offenheit. Also einerseits Mut, sich halt hinzustellen, weil also eine so Cancel Culture und die ganzen Sachen sind natürlich, ne, eine Konsequenz davon ist, dass man wegen Shitstorm abbekommt oder 1000 Leute, die sagen, sie sind nicht deiner Meinung oder sowas. Und wir brauchen einfach den Mut und uns trotzdem hinzustellen und diese Dinge zu sagen, einerseits. Und das müssen wir wieder in Gang bekommen, egal auf welche Art und Weise. Und da sehe ich Verantwortung sowohl bei Leuten, die denken, sie haben Meinungen, die irgendwie nicht keinen Rückhalt haben, aber ich sehe es auch bei Leuten, die halt, ich sag mal, sehr undifferenziertes und sehr emotionales Feedback in solchen Situationen geben. Ich sehe auch, also, ich glaube, also, es gibt natürlich auch einfach schwachsinnige, hetzende oder sonst was Kommentare und da muss man natürlich anders mit umgehen, aber wenn jemand halt eine Meinung äußert, glaube ich, müssen wir wieder die Toleranz hochschrauben und sagen, und das aushalten und wenn wir darauf eingehen, differenziert darauf eingehen. Ich glaube, weil das ist, glaube ich, einer der großen Faktoren, warum sich Leute nicht gehört fühlen, ist halt, weil sie zu einem gewissen Grad halt auch nicht gehört werden. Wenn du mal deine Meinung sagst, dann kriegst du einen Shitstorm ab, egal, mittlerweile fast egal, welche Position du hast, so mehr oder weniger, ob links, rechts, sonst was. Und es fühlt sich dann immer so an, niemand will meine Meinung hören und ich sollte lieber den Mund halten. So. Und ich glaube, das müssen wir in den Griff kriegen. Ich glaube, und zwar jeder sozusagen auf individueller Ebene, dass man halt einfach solche Reaktionen nicht hat, sondern einfach mal versucht, wenn man der Meinung ist, also wenn man anderer Meinung ist, als eine Meinung, die man sieht, einfach einmal kurz überlegen, was sind meine Gründe und einen davon hinschreiben, anstatt zu sagen, Schwachsinn, anstatt einfach nur eine Downvote zu geben und weiterzugehen oder sowas. Ich glaube, das ist sozusagen, das ist in gewisser Weise der Mut, also vor allem für diejenigen, die initiativ ihre Meinung äußern, und die Offenheit, steckt da auch schon drin, nämlich halt der Wille, andere Meinungen auszuhalten und sich damit, also nicht nur auszuhalten, sondern sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Das trifft sie eigentlich. Also, dass man sagt, man ist mutig genug, sich in diese unbarmherzig scheinende Diskussion zu stürzen. Dann gehört Mut dazu. Und ich glaube, oder ich weiß nicht, ob das in einem der beiden Punkte schon drinsteckt, aber halt auch die Sicht auf Meinungen müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft überdenken. Also, das ist teilweise irgendwie. Vielleicht ist das auch. Nee, ich glaube, es ist nicht nur ein Gefühl. Ich glaube, wir haben viel mehr die Tendenz, Meinungen nur noch da zu äußern, wo alle unserer Meinung sind, so mehr oder weniger. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir... Kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen? Ich glaube, wir haben die Tendenz, unsere Meinung nur noch da zu äußern, wo wir wissen oder glauben, dass alle unserer Meinung sind. Also in den Spaces. Ja, genau, so in den Safe Spaces für jede einzelne Person. Und ich glaube, ein Grund liegt aber auch daran, dass Leute irgendwie Angst haben, keine Ahnung, was Arbeitskollegen über sie denken oder was, also so, dass sie soziale Konsequenzen fürchten. Leute wollen nicht mehr mit ihnen reden, Leute wollen nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Sie verlieren ihren Job, da muss man schon dann extremere Ansichten haben, je nachdem. Sicherlich nicht keine Fraktion über die sprechen. Nein, eben, genau. Deswegen meine ich, wir müssen unsere Position oder unsere Sicht auf Meinung gesellschaftlich überdenken, damit diese Konsequenzen nicht mehr wirklich vorliegen. So, dass wir halt wirklich als Gesellschaft auch so weit, da passt dein Anfangsstatement fast zu, dass du dich primär als Mensch siehst. Ich glaube, wir müssen halt das mehr finden, mehr betonen, dass wir uns wieder erinnern, okay, das ist jetzt alles, also das ist zumindest meine Sicht, ich glaube, wir sind, so viel von uns ist einfach nur Biologie, wir haben Bedürfnisse, wir haben Emotionen, wir haben sonst was. Und dieses ganze extrem politisch aufgeladene, ich bin der Meinung, ist alles da drauf gebaut und keine dicke Schicht. Ich glaube, wenn du dich einfach nur mit Menschen zu tun hast, ist es unglaublich schnell so, wenn du dich darauf einlässt, dass du halt den Mensch sozusagen finden kannst und dich auf menschlicher Ebene miteinander austauschen kannst. Einfach nur, weil wir viel ähnlicher sind alle, als wir eigentlich denken. Wir sind nicht so unterschiedlich. So selbst wenn irgendjemand, keine Ahnung, irgendjemand ist der neoliberalste Mensch der Welt und ich bin meinetwegen Kommunist oder sonst was. Wenn man sich an den Tisch setzt, wenn man einfach nur miteinander redet, spielen all diese Dinge eine verschwindend kleine Rolle und auf einmal sind ganz viele andere Punkte relevant, in denen man übereinstimmen kann, so zueinander finden. Es gibt ein paar Individuen, ja, die sehr extreme politische Meinungen oder sehr spezifische politische Meinungen sehr stark gewichten in ihrer Persönlichkeit. So, und die dann auch sagen, nee, ich kann mich nicht mit jemandem an den Tisch setzen, der man isst dann irgendwie was zusammen und dann geht es aber darum, von welcher großen Firma die was für einen Dreck am Stecken hat, ist denn das Essen ja eigentlich so. Und dann fällt es einem schwer. Ja? Aber eine bewusste Entscheidung eines Menschen, diesen Punkt oder dieses Thema so schwer in der eigenen Persönlichkeit zu gewichten. Und, ich glaube, das sind die wenigsten, bei denen man da schon an einer. Ja, genau. Und ich glaube, selbst da ist es halt, also da ist eine Situation, wo dieser Austausch nicht stattfindet. Aber ich würde auch da halt sagen, der könnte stattfinden. Also im Sinne von, es scheitert daran, dass es halt nicht versucht wird. Oder also nicht mehr versucht werden kann vielleicht auch, weil das halt sich so eingeschliffen hat. Aber genau, das heißt, dieses grundsätzliche, einfach wieder mehr Menschen als Menschen wahrnehmen können. Arbeitskollegen müssen nicht meine politischen Ansichten teilen. Freunde müssen eigentlich nicht meine politischen Ansichten teilen. So, ich kann auch mit Leuten Zeit verbringen, solange wir sozusagen sozial kompatibel sind, die andere Ansichten als ich haben. Und tatsächlich ist das manchmal sogar interessanter. So, und ich glaube, das müssen wir irgendwie wiederbeleben. So, und das ist auf verschiedene Arten so, aber grundsätzlich auf individueller Ebene kann man unglaublich viel machen. Also man sagt seine Meinung einfach mal, auch wenn man sie für kontrovers hält, und man sagt sie halt einfach nicht so, dass man sagt, alle anderen sind Idioten, die das anders sehen, sondern man sagt einfach die Meinung und sagt, was haltet ihr davon? Total, oder so. Ja, das ist genau. Und gleichzeitig sanktioniert man nicht andere, die eine Meinung teilen, die entgegengesetzt der eigenen ist. Genau. Das ist vielleicht der wichtigere Schritt, damit sich die anderen dann auch trauen. Beides, genau. Und dann halt, man sanktioniert nicht, aber man geht halt in den Austausch. Ja, genau. Ja, genau. So viele Leute verbringen so viel Zeit damit, auf irgendwelchen sozialen Medien Zeug anzugucken und irgendwelche Kommentare zu schreiben. Man muss nur die Kommentare ändern, die man schreibt. So mehr oder weniger. Und dann hat man schon ganz viel geschafft, glaube ich. Also auf sozialen Medien kann man sowieso so, im negativen Sinne gut streiten, dass man da Stunden seiner Lebenszeit reinballert in irgendwelche Kommentare bei Leuten, die sich am Ende... die sowieso am Ende nicht, also resistent dagegen sind. So, und dann macht man lieber was anderes mit seinem Leben und irgendwie macht es dann im Real Life, benimmt man sich dann vernünftig und sagt seine Meinung vernünftig im Real Life den anderen. Genau. Geht vernünftig auf andere Meinungen ein, die vielleicht im Gegensatz eigentlich sind, ohne das irgendwie zu bestrafen oder abzustrafen. Wobei es gibt wohl Meinungen, die auch ich sozial abstrafen würde. Selbstverständlich. Also alles, was halt dann irgendwie auf Hassrede übergeht oder sonst was. Also ich will jetzt nicht keine Grenzen ziehen, aber wir brauchen halt eine höhere Toleranz sozusagen. Definitiv. So, wir müssen das weiter aufbauen. Meinungstoleranz. Und halt, das ist dann auch schon der letzte Punkt, wir stehen ja schon eine ganze Weile, aber damit gehen wir sozusagen auch schon auf die sozialen Medien ein, weil das hängt ja zusammen, auch die Diskussionskultur und die sozialen Medien, wie man das... Das Problem ist, kurzfristig, glaube ich, ist die einzige Art, das auf den sozialen Medien zu fixen, weniger da zu sein. Doof gesagt. Einfach nur, weil der derzeitigen sozialen Medien auf eine Art und Weise aufgebaut sind, die gegen dich arbeitet, wenn du versuchst, all die Dinge zu tun, die wir jetzt gerade besprochen haben. So aufgrund der Algorithmus lebt davon. Und von kurzen Beiträgen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und all diese Dinge sind nicht dem zuträglich, worauf wir hinsteuern. So. Man braucht ein bisschen mehr Zeit, obwohl es stimmt gar nicht. Vielleicht kann man auch, man kann es ja einen Satz als TikTok-Kommentar schreiben und es ist dann halt ein konstruktiver Satz, anstatt eine Beleidigung, so mehr oder weniger. Das ist wahrscheinlich nicht so, weil weniger Leute sich über den aufregen. Ja, genau, wahrscheinlich. Das heißt, aber die sozialen Medien sind sowieso auch ein totaler Kernpunkt, weil ich glaube, ganz häufig wird es so sein, wenn ich mit diesen Menschen, die komplett anderer Meinung sind als ich, oder ne, die vielleicht auch schon so weit draußen sind, dass sie sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen, weil sie denken, wir leben in einer Diktatur oder so. Ich glaube, am Ende, wenn ich mit diesen Menschen ins Gespräch kommen würde, wenn das beide Seiten zulassen, dass man da ins Gespräch kommt, dann wird sich wahrscheinlich herausstellen, dass die Werte, die grundlegenden Werte, die man teilt, sogar sehr ähnlich sind. So, ne? Also niemand will, dass andere einfach abgeschlachtet werden. Ich glaube nicht, dass die meisten AfD-Wähler inhärente Rassisten sind. Ich glaube nicht, dass die meisten Leute irgendwie Krieg wollen oder auf der anderen Seite sich gerne Russland unterwerfen wollen. So, ich glaube, ich glaube, am Ende ist die grundlegende Wertebasis sehr ähnlich. Und die Probleme, die entstehen oder die abweichenden, sich nicht miteinander vertragenden Meinungen, die entstehen, entstehen dadurch, dass wir auf unterschiedlichen Informationen unsere Meinung bilden. Ja, und halt, weil einfach die Systeme, über die wir unsere Meinungsansätze umsetzen würden, so unglaublich komplex sind. So, also zwei Leute können beide denken, ich will keinen Krieg, und dann denken sie verschieden über riesige politische und wirtschaftliche Systeme, und auf einmal kommen sie zu vollständig unterschiedlichen Vorschlägen, was jetzt konkret politisch umgesetzt werden soll. Ja. Einfach nur, weil da so viele Hintergrundannahmen drinstecken, ja. Wie du gesagt hast. Und ja, deswegen wieder, ich würde halt wieder darauf pochen, zum Einfachen zurückzukommen. So einfach nur, das geht alles nicht so tief. So, insofern, Leute, regt euch nicht auf. Die politischen Ansichten sind so Grund für so viel emotionales Feedback bei Leuten. Und das ist, glaube ich, nicht nötig. Wir arbeiten mit komplexen politischen Systemen. Vielleicht irren sich einige von uns fundamental über die Natur dieser Systeme. Aber das ist... Ja, so, ne? Also das ist wirklich... Also, ich weiß nicht, vielleicht sind deine Beine bald müde, aber das ist so ein Punkt, den ich gerne nochmal, wie man den Menschen so schön sagt, rumhämmern möchte. Wenn wir aus unterschiedlichen Informationen uns speisen oder Informationsquellen, dann können wir mit der exakt gleichen Wertebasis auf kontrahäre Schlussfolgerungen kommen. Ja? Wenn ich nur die Information kriege, die glaubhaft wirkt für mich, dass die NATO scheiße ist und dass Russland die eigentlich guten sind, dann würde ich auch total pro Russland sein und irgendwie BSW wählen, vielleicht sogar die AfD, je nachdem, und hätte eine Wertebasis, die meiner jetzt tatsächlichen Wertebasis ganz, ganz, ganz ähnlich ist. Ja. So, und das heißt, die sozialen Medien und der Informationskrieg von außen, die wir schon angesprochen haben, die machen dieses Thema mit den Meinungen noch so viel komplizierter. So, weil es die Meinungsvielfalt und die Schärfe der Kontraste so verstärkt und dabei einfach so viele Falschbehauptungen als gegeben angenommen werden. Ja. So, und ich glaube, wenn man das lösen könnte, dass sich die Leute wieder über die gleichen Fakten unterhalten oder zumindest, dass die Menschen aus den unterschiedlichen Lagern wieder den gleichen Quellen trauen und nicht trauen, und zwar aus dem Grund, dass sie eben nur mal faktisch vertrauenswürdig oder auch nicht vertrauenswürdig sind. Wenn das wieder gegeben wäre, ich glaube, dann wären wir einen sehr großen Schritt weiter. Und ich glaube, ein Weg, sich in die Richtung zu bewegen, ist wiederum Diskussionskultur und all das, was wir schon gesagt haben, weil, und zwar aufgrund von folgendem Mechanismus. Ich glaube, was wir auch im Moment haben, ist, wir haben auch so unnötig gefestigte Meinungen. Also jede einzelne, also ist natürlich jetzt überspitzt, ne, ist ja klar, aber so gefühlt jede einzelne weiß die konkrete Lösung und die Wahrheit zu jedem Thema. Und das liegt wiederum an sozialen Medien, an der Art, wie wir Medien konsumieren, weil wir von allem ein bisschen sehen. Und halt dann ausgewählt, so dass es in unseren Kram passt, so mehr oder weniger. Das heißt, ich kriege dann so ein Informationsschnipsel und denke, ja, jetzt weiß ich Bescheid. Ja. Das Thema habe ich verstanden. So, der hat mir auch schon gesagt, was die Lösung ist. Das ist also die Lösung. Das ist jetzt meine Meinung. Und das wäre alles noch in Ordnung. Nur irgendwie haben wir auch den Reflex entwickelt, das dann direkt total tief einzugraben. Wir denken nicht mehr, ah ja, das ist ja interessant, das könnte ja eine potenzielle Lösung sein, sondern wir denken, das ist jetzt die exakte Lösung und das steht jetzt felsenfest fest und jeder, der anderer Meinung ist, hat offensichtlich keine Ahnung von dem Thema. Und mit der Attitude gehen wir dann in die Welt raus. Ja. Und das, und ich glaube, was Diskussionskultur bewirkt, und deswegen ist sie so wichtig und das Kernstück der Demokratie, ist halt, dass genau dem entgegengewirkt wird. Allein dadurch, dass ich mich hinstelle und mit jemandem ernsthaft Meinung austausche und ein bisschen zuhöre, was die andere Person sagt und mich selbst der Reaktion aussetze, wird einfach nur das ein bisschen aufgelockert. Es geht gar nicht darum, dass ich danach anderer Meinung bin. Es geht nur darum, dass ich eine andere Perspektive wahrgenommen habe und einmal mitbekommen habe, okay, es gibt andere Perspektiven und die Leute sind nicht komplett verrückt, die diese Perspektiven haben, sondern mit denen kann man reden. Ich bin anderer Meinung als die, aber so, das ist halt, das sind keine Marionetten, das sind keine Leute, die verwirrt durchs Leben laufen. Ja. So. Am Ende sind das auch wieder zum großen Teil wahrscheinlich Menschen, die aus einer ganz ähnlichen Quelle in kurzen Schnipsel und dann tief eingegraben ihre fest überzeugte Weltsicht. Die haben einen anderen Schnipsel gesehen als ich. Die haben einfach nur einen Schnipsel der anderen Seite gesehen. So, ja. Genau. Ja. Also das ist irgendwie auch gruselig. Da muss man auch sich selbst immer kritisch überfragen, wie sinnvoll ist es eigentlich, dass die eigenen Meinungen in den Themen, in denen sie gefestigt sind, dann irgendwie so gefestigt sind. Da habe ich auch selbst irgendwie immer Da bin ich immer nervös, ob ich da noch so Sachen mit mir rumschleppe, wo ich mir dann irgendwann denke, okay, Erik, da warst du aber sehr lange in einer sehr blöden Meinung. Wieso hast du das nicht viel hinterfragt? Ja. So. Ja, und ich glaube, das hängt auch auf irgendeine Weise in den Köpfen der Leute, glaube ich, ungesunderweise mit dem Punkt, mal meine eigene Meinung sagen, zusammen. Weil ich glaube, viele Leute haben auch das Gefühl, wenn sie mal ihre Meinung sagen, dann sollten sie sich auch ganz sicher sein. So mehr oder weniger. Ich glaube, das ist auch so ein Schutzreflex, wenn du halt weißt, du kriegst negatives Feedback, dass sich das dann nicht emotional nicht so mitnimmt. So, weil du halt, weil dann... Ja, genau, du weißt halt, jeder, der dir widerspricht, ist ein Idiot offensichtlich. Ja. So, dann ist es halt einfacher, damit klarzukommen. Oder andersrum, wenn du etwas gesagt hast und du warst noch nicht ganz so gefestigt und dann kriegst du so eine negative Reaktion, dann verursacht das, glaube ich, auch. Dann ist halt dieses, boah, lass mich in Ruhe, du bist ein Idiot, ich habe recht. Das ist halt einfach diese, man fühlt sich bedroht und angegriffen durch negatives Feedback. Ich glaube aber, wir müssen sehr vorsichtig damit sein, den Menschen zu warten mit Meinungen, die sich nicht... über die sie sich nicht groß informiert haben, zu sehr hausieren sind. Mhm. Also, ja. Also ne, man muss aufpassen, dass man nicht erst dann, wenn man fertig gebrainwashed wurde, irgendwie über bestimmte Themen dann spricht, da man sowieso schon resistent ist, dann ist es zu spät. Ja, aber ich weiß, ist gerade wieder selbst so ein Ding, da habe ich vielleicht noch nicht einfach nicht schon drüber nachgedacht, aber... ich glaube, es ist auch manchmal besser, einfach die Klappe zu halten, wenn man wirklich nicht weiß oder wenn man wirklich nicht tief informiert ist. Mhm. Also ich würde auf jeden Fall differenzieren, natürlich, wenn du ein politisches Amt bekleidest oder in irgendeiner anderen sozusagen offiziellen Funktion gerade tätig bist, so, dann solltest du halt nur dann was sagen, wenn du ausreichend informiert bist. So, ne? Wenn du Experte für etwas bist und ein Themenbereich, da weißt, der hat so ein bisschen, der hat ein bisschen was damit zu tun, so, dann ist es halt, wenn du mit Autorität sprechen möchtest oder zwangsläufig mit Autorität sprichst, weil du ein bestimmtes Amt bekleidest, musst du halt vorsichtig sein. Ja. Ich glaube aber, im alltäglichen Kontext wäre ich da anderer Meinung. Ich glaube, es ist viel besser, wenn Leute ihre Meinung sagen, egal wie schlecht informiert sie sind. Nur halt, das Entscheidende ist halt die Einstellung dahinter und wie gefestigt das ist. Taggen mit, diese Aussage von mir ist noch nicht super krass fundiert und ich habe mal gehört, das und was sagt ihr denn dazu und nicht, so ist es. Ja, genau. Und ich glaube, das ist sogar auf individueller Ebene, ist das eine gute Reaktion. Also folgendes, ja. Ich glaube, dieses Gefestigen ist ein Schutzreflex, der bei Leuten auftritt, wenn du halt für deine Meinung zu massiv, zu undifferenziert, zu emotional angegangen wirst. Oder vielleicht auch einfach nur, wenn du tendenziell jetzt nicht die stabilste Persönlichkeit ever bist, so, und dann kommt einfach eine unglaublich viel inhaltliche Kritik, kann sich das auch schon wie ein Angriff anfühlen. So, und ich glaube, das ist eine Reaktion, die Leute haben. Aber tatsächlich eine voll gute Reaktion oder sogar etwas, was das verhindern kann, ist im Vornherein einfach nur das Commitment runterzuschrauben. Du kannst einfach genau die gleiche Meinung sagen, aber anstatt zu sagen, das ist ja wohl klar, das hier ist der Fall, sagst du, ich glaube im Moment das hier. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, so, einerseits werden die Reaktionen nicht so doll ausfallen. Ja. Und andererseits, wenn sie doll ausfallen, so, was soll's? Ja. So, du hast halt diese Freiheit. Es ist, dadurch, dass man sich von den eigenen Meinungen ein Stück weit distanziert, hat man sozusagen, distanziert man sich auch vom negativen Feedback und halt vom Commitment. So. Ja, und man lässt gleichzeitig die konstruktiven Gegenargumente zu. Ja? Das ist auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich benutze bei den allermeisten Themen ganz absichtlich die aufgeweichteren Formulierungen. Ja. So, weil es bringt nichts mit meinem limitierten Wissen, was ich doch in den meisten Fächern oder Bereichen habe. Zwangsläufig. Die Aussagen. So, natürlich bin ich von einigen Sachen so überzeugt, dass ich endgültige Aussagen treffe, aber bei den meisten Sachen weiß ich es eben nicht besser und deswegen aufgeweicht. Ja, genau. Und ich glaube, deswegen, man muss sich nicht bei allem sicher sein. Und deswegen bin ich auch dafür, dass Leute gerne ihre Meinung sagen sollen. Ja. Nur sie sollten, also nur was wir wieder in Gang bekommen müssen, ist ein bisschen differenzierter dabei zu sein. Einfach nur einmal kurz nachzudenken, wie sicher bin ich mir eigentlich und warum bin ich mir so sicher? Und wenn man das miteinander paart, glaube ich, können wir wieder viel, viel mehr auch einfach mal eine Meinung sagen, auch wenn es eine Meinung ist, die gewagt ist oder sonst was. Und auch wenn es eine Meinung ist, zu der man kaum informiert ist, ist halt dann vom Kontext abhängig. Wenn du halt rumgehst und Kindern erzählst, wie die Welt funktioniert und in dem Kontext lauter Meinungen rausverhaust, zu denen du eigentlich nicht wirklich Ahnung hast, dann ist natürlich was anderes. Ne? Aber wenn du halt genau, ist halt wieder der Punkt Autorität so, aber solange du halt in einem diskursiven Kontext bist, solange Leute halt dir widersprechen können, wenn sie wollen, ist halt für mich so, ja, dann hau doch raus. So, ist okay. Und ich glaube, genau dadurch, dass man das tut, hast du halt ständig dieses Feedback und du hast ständig diesen Austausch und dann hast du automatisch auch eine Annäherung. Sei es politisch potenziell vielleicht sogar, aber auf jeden Fall halt sozial und über das Politische hinweg. So. Insofern hat mich dein Thema natürlich sehr interessiert, weil, und es spielt mir natürlich genau in die Karten, weil das ist natürlich genau das, was ich versuche. So ein bisschen öffentlich das Dünner. Ich strafe mich die Aufnahme jetzt nicht lügen, wenn ich sage, das ist aufgeweichte Zeichnung zu wählen. Ach Quatsch. Das ist, außerdem, selbst wenn, das ist ja auch egal. Manchmal macht man auch definitive Aussagen, aber der Mindset ist ja das Entscheidende. Wenn ich dann halt einen guten Grund gegen meine Position höre, dann denke ich da ja drüber nach. Das ist das Entscheidende. Ja. Und der Rest nicht wirklich. Ja, und das ist das, wie Demokratie funktioniert. Ne? Und das ist das, wie man sozialen Zusammenhalt generiert. Und das ist potenziell das, wie wir Europa wieder zusammenbringen können, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen diese Wiederbelebung und all die anderen Dinge, die wir besprochen haben. Meiner Meinung nach Investitionen in den Osten. Sonst was in all diese Richtung. Es gibt dann noch so auf europäischer Ebene noch so ein paar andere Sachen, die wir jetzt nicht gesprochen haben. Aber wenn du, also ganz wie du möchtest, wenn du noch irgendwas hast, was du, wo du glaubst, das sollten wir definitiv. Ich meine, das ursprüngliche Thema war, wie kriegen wir sozusagen europäischen Zusammenhalt. Ne? Also wenn du da. Zum Beispiel, dass auch eine gemeinsame europäische Öffentlichkeit. Also, wir haben es jetzt in unserer Länder, dass wir irgendwie jeweils die Landesöffentlichkeit wird besprochen. Ja, in den Landesmedien wird das, das heißt, du meinst, was im Land passiert. Natürlich, wenn irgendwas sehr Wichtiges passiert, wird es auch hier angesprochen. Aber wir haben keine, die Zeit für Europa. Okay, das heißt, es geht um Medien, die europaweit veröffentlicht werden. Es geht aber auch um den Diskurs, um den öffentlichen. Ja, wir haben jetzt viel über Deutschland gesprochen, nicht so viel über Europa. Ich glaube, es ist schwer, weil Europa so groß ist und wir natürlich unsere eigenen Länder besser kennen. Ne, es ist auch historisch gewachsen. Es ist, glaube ich, sehr schwer, das künstlich zu erzeugen, dass man anstelle sich nur über das eigene Land zu unterhalten, über Europa unterhält. Aber ich glaube, wenn man mehr in diese Richtung gehen würde, würde das auf jeden Fall auch das europäische Gemeinschaftsbewusstsein stärken. Brauchen wir dann eine gemeinsame Sprache auch? Oder also haben wir ja eh ein Stück weit. Englisch nimmt ja ich meine, weil sonst über Landesgrenzen oder vor allem über Sprachgrenzen hinweg Medien veröffentlichen, ist halt so eine Sache. Ich glaube, wir haben gute Tools, mit denen man die Sprachbarriere umgehen kann, aber ich glaube, ganz langfristig wird es da nicht mehr. So, und das ist auch so eine Sache, wo ich mir noch kein endgültiges Bild gemacht habe. Aber ich glaube, ganz endgültig werden wir europäisch alle zweisprachig sein müssen, wenn es so gut funktionieren soll, wie ich es mir vorstelle. Einfach nur, um überhaupt den Austausch zu ermöglichen. Zusammen zu funktionieren. So, ja. Und das wird dann vermutlich Englisch sein, selbst wenn die Briten jetzt rausgegangen sind. Kommt zurück, wie wir bieten. Wir geben euch diesmal den extra Wurst, aber ich habe trotzdem herzlich willkommen. Sonst geht es halt einfach nicht. So, ne? Wenn 70% der Bevölkerung von einem Land die anderen Europäer nicht verstehen kann, weil sie nur ihre Heimatsprache sprechen, dann haben wir ein Problem, wenn es um Föderalisierung oder um Stärke ist. Ich meine, so ziemlich alles, was wir vorher besprochen haben, basiert darauf, dass man mit Leuten spricht. So. Ich die Hände zu unterhalten. So, genau, insofern höchst plausibel. Ja, verstehe. Ja, großes übergeordnetes. Würdest du sagen, dass es sich in die Richtung entwickelt? Ich bin mir nicht so richtig sicher. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe noch nicht so richtig. Sehe ich das? Ist auch immer so schwer, weil ich glaube, also für mich persönlich, ich lese halt dann auch, keine Ahnung, amerikanische oder englische Zeitschriften oder sowas, aber das ist halt dann nicht. Es ist zwar irgendwie eine Grenzüberschreitung, aber es ist halt nur, weil ich mich entscheide, Sachen aus dem Ausland zu lesen und nicht, dass es halt etwas gibt, was im Inland veröffentlicht wird vom Ausland. Ich schätze mal, Russia Today ist ein Schritt in die Richtung. Nein, also jetzt gerade vor der Europawahl, finde ich, sieht man das mehr. Ne? Es wird ganz viel auf die anderen Länder geschaut und es wird mehr berichtet aus den anderen Ländern. Aber das ist so eine Phase jetzt. Ich glaube, in einem halben Jahr oder zwei Jahren wird das wieder viel weniger sein. So, und ansonsten, ja, das sollte man vielleicht mal gesamtheitlicher machen. Vielleicht muss aber auch erst das eine kommen, damit das andere kommt. Vielleicht muss es erst den Schritt geben zu mehr Zusammenarbeit, zu einem stärkeren Europa, zu einer gemeinsamen Außenpolitik. Ja, es muss ganz viel probiert werden. Vielleicht kommt die gemeinsame Öffentlichkeit dann Schritt für Schritt von alleine. Vielleicht ist das die Reihenfolge. Ja, ich glaube auch in dem Fall könnte uns die Technologie einfach retten. Also ich glaube, je einfacher Übersetzung wird, desto einfacher ist es für eine Zeitung einfach zu sagen, ja gut, dann stelle ich den Artikel halt, also machen die ja eh schon, glaube ich, teilweise, stelle ich den Artikel halt auf zwei Sprachen online. Und sobald er online ist, kann theoretisch jeder hin. Ja. Dann ist nur noch die Frage, wie man die Dynamik schafft, dass Leute nach Medien suchen, die sozusagen nicht im eigenen Land veröffentlicht werden. Ja, aber ich glaube, dein genereller Punkt mit Sprache ist da schon entscheidend, weil zum Beispiel, ich glaube... Das ist dein Punkt, das ist mein Punkt. Nee, dass wir langfristig eine gemeinsame Sprache brauchen. Ich habe die Frage gestellt, du hast dich zur Aussage durchgerungen. Ich glaube, da ist auf jeden Fall was Wahres dran, weil ich meine, ich glaube, ich begegne Zeitungsartikeln aus der Schweiz oder aus Österreich. Den begegne ich durchaus so im normalen Medienkonsum. Und wahrscheinlich auch anders, als welchen, die irgendwie auf Spanisch waren, die dann erstmal durch den Übersetzer gehen. Ja, höchstwahrscheinlich. Vielleicht kannst du ja Spanisch. Höchstwahrscheinlich wird das anders sein. Ja, genau. Ja, also das heißt, vielleicht müssen die deutschen Medien dann anfangen, auf Englisch zu veröffentlichen. Aber das ist natürlich... Das finde ich ja zum Teil schon. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Und es gibt so ein paar Medienoutlets, die da den Anspruch haben, das für jedes Land zu tun. The Local zum Beispiel, das ist eher so ein skandinavisches Ding so, aber das ist dann eine Zeitung, die jeweils auf Englisch über das Land berichtet. So, wir können auf The Local DK gehen, das ist dann die dänische, englische Zeitung oder die norwegische, englische. Ich glaube, auf Deutsch gibt es das auch inzwischen, das weiß ich gar nicht, ne? Aber das gibt's und das ist meiner Meinung nach sehr wertvoll. Für die gemeinsame europäische Schrift. Ja, und müsste sich auch eigentlich lohnen, wenn du einfach deine potenzielle Leserschaft vervielfachst, ist ja eigentlich... Klar. Ja, vor allem in allen Ländern, wo eben nicht alle die dominierende Landessprache sprechen. Ja, das auch noch. Das stimmt. Ja, und das war auch für mich, hat es sich sehr gelohnt, als ich zum Beispiel in Dänemark gelebt habe für ein halbes Jahr, dass ich da dann auf eine Seite zugreife. Ich kann ganz bisschen Dänisch, aber ich fand genug. Dann einfach auf eine Online-Zeitung zugreifen konnte, die mir auf Englisch steht. In den skandinavischen Ländern wird doch generell sowieso viel mehr Englisch gesprochen, oder? Also zum Beispiel, also ich glaube... Ja, die sprechen alle sehr, sehr gutes Englisch. Ja, und die Filme laufen auf Englisch und sonst was in die Richtung. Also es gibt weniger Übersetzungen, Synchronaufnahmen und sowas. Bitte? Haben Sie Ihr Film aufgenommen? Jetzt gerade ja. Solange hier diskutiert wird, wird er aufgenommen. Ach, nö, das stört überhaupt nicht. Das ist die Idee. Ich glaube, ich werde hoffnungsvoll. Ich glaube, wir gehen in die Richtung, Übersetzung wird immer einfacher. Und je einfacher Übersetzung ist, desto mehr Sinn ergibt es zu veröffentlichen. Und je mehr auf verschiedenen Sprachen veröffentlicht wird, desto mehr Leute können mal in andere Zeitungen schauen. Generell die Empfehlung, schaut in andere Zeitungen. Häufig gibt es eine ganz andere Perspektive auf ein Land auf Grundlage der dortigen Berichterstattung als auf Grundlage der eigenen. Das ist irgendwie immer gefiltert. Oder auch Berichterstattung über das eigene Land aus anderen Ländern, auch sehr interessant. Ja, das ist, also was ich dahingegen empfehlen kann, ist die internationale Pressefrau vom Deutschlandfunk. Das ist immer sehr spannend. Das kommt immer jeden Tag um 12.50 Uhr auf Deutschlandfunk Radio. Kann man auch sich immer auf der Website direkt aufrufen, ist da immer ein Archiv. Und da wird dann gerade, was die weltweiten Zeitungen so zu den aktuellen globalen politischen Themen so schreiben, wird darin zusammengefasst, hoffe ich. Also ist vom Deutschlandfunk gemacht, zieht sich das nur auf Deutschland. Aber ja, das ist immer sehr spannend, finde ich. Cool. Gut. Nathan, das hat mich sehr, sehr gefreut. Ebenso. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.